Kundgabe 831. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.03.1939. Materie als Geistträger. Gestaltungswille. Auflösen. Zusammensetzen. Alles auf Erden dient der geistigen Fortbildung des Menschen. Es ist nichts mit dem menschlichen Auge sichtbar, das nicht zu diesem Zweck erschaffen wäre. Aller Geist aus Gott belebt die Materie. Und wiederum nur, dass er einstmals frei werde von dieser und aus sich heraus das Gleiche schaffen und gestalten kann. So ist zum Beispiel die an sich wesenlose Form erst in der Verbindung mit dem Geistigen das, als was ihr sie zu schauen vermögt, und was eben dann erst sichtbar ist, wenn der Geist in ihr Wohnung genommen hat. Denn alle Außenform besteht auch aus Substanz, dem Geistigen entnommen. Es kann einfach nichts bestehen, das nicht geistig belebt ist. Und ein ständiger Wechsel der Außenform hat nur den Zweck, die verschiedene geistige Substanz zusammenzuschließen, so lange, bis ein vollständiges Ganzes, die menschliche Seele, gebildet ist. Und dieses Ganze muss dann in sich reifen und der Vollkommenheit zustreben. So ist also das Erdenleben sozusagen die Bildungsstation des Geistes. Sie ist im gleichen Verhältnis das, was auch die irdische Tätigkeit des Menschen ist, ein ständiges Neuformen alles dessen, was dem Menschen wieder als Materie zugänglich ist. Wenn sich die Seele des Menschen aus so unzähligen Seelensubstanzen bilden musste, so muss also auch die Luft Träger des Geistigen sein, da sie fort und fort zur Belebung des Menschen beiträgt und also die Außenform der Seele, den menschlichen Körper, dauernd mit lebenswichtiger Zufuhr versorgt. Und es wird alles Geistige aus der Luft gleichsam vom Körper aufgenommen, um sich sodann mit der Seele zu vereinigen, sodass die menschliche Seele also gleichfalls noch vermehrt wird. Alle Form in sich wird vermehrt durch eben die Zufuhr von außen, die sein Leben bedingt. Die sogenannte tote Materie, aber durch den Gestaltungswillen des Menschen, der wieder die verschiedenartigsten Geistträger zusammensetzt und so daraus wieder ein Ganzes schafft. Es kann somit entweder durch Zusammenfügen der Materie eine große geistige Kraft zum Wirken kommen oder auch durch Auflösen oder Zerkleinern der Materie geistige Kraft frei werden, die sich nun wieder in anderer Außenform ihren Aufenthalt sucht, und zwar durch Zusammenschluss gleichfalls in vermehrter Kraft. Es hat daher jede Materie irgendwelche Bestimmung im irdischen Sinn, denn so sie völlig ungebraucht gelassen würde, hätte die geistige Substanz in ihr keine Möglichkeit zu reifen in dieser Außenform. Amen.